Ja, hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeet. Wir sitzen heute an einem lauschigen Dienstagabend im Phonodrom. Genau, der Sommer dauert noch an. Der Sommer dauert noch an. Wir sind aus unserer Sommerpause zurück. Wir waren ja beide viel unterwegs. Ja. Und sitzen jetzt wieder im Phonodrom bei angenehmen Temperaturen in kurzen Hosen und T-Shirt. Ach so. Und ja, ich bin in der langen Hose hier. Achso, genau. Du bist ja auch sportlich betätigt heute. Ich bin ja einfach nur faul. Habe ich mich transportieren lassen. Okay, ja. Genau. Und ja, da ja noch Sommer ist und so ein paar Artikel an mir vorbeigescrollt sind, und dachte ich mir, es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal über sommerliche Erfrischungsgetränke zu trinken, zu reden, ohne Alkohol. Also auch diesmal vielleicht, wir haben ein Bier, was glaube ich 0,5% Alkohol hat. Fangen wir glaube ich sogar an. Genau, also es geht heute um Bier und zwar um polnisches Bier. Das ist nicht das erste Mal, wir über polnisches Bier sprechen. Wir haben in der Folge Nummer 67 über polnisches Bier gesprochen. Und nach wie vor ist es eine der Folgen, wo mich die meisten Zuhörer anschreiben und fragen, wo sie dieses Bier kaufen können. Und nein, wir haben keine Kooperation mit denen, haben das Bier, als wir letztes Mal gemeinsam in Polen waren, auch gekauft. Das lag ja jetzt die ganze Zeit im Phonodrom rum. Und wir können, also ich kann da auch nichts empfehlen, guckt am besten durch das Internet. Diese Biere gibt es teilweise auch zu kaufen, auch in polnischen Spezialitätenläden, auch online. Auch größere Vertriebsketten haben teilweise diese Biere im Programm. Man merkt ja, eine Biersorte Tiski ist in Deutschland ja mittlerweile sehr, sehr beliebt und weit verbreitet. Wir haben aber heute, glaube ich, ein paar, ja, nicht so große Brands dabei, aber dennoch sind sie, ja, zu bekommen hier und da. Aber du hast was unterschlagen. Was habe ich unterschlagen? Du hast von polnischem Bier gesprochen. Ja, aber alkoholfrei. Alkoholfrei, genau. Genau. Also heute das ist reden das wir Besondere. Über polnisches Bier alkoholfrei. Wir haben auch schon mal über polnisches Bier alkoholfrei gesprochen. Das ist die Fortsetzung sozusagen. Ja. Und dementsprechend, ja, haben wir heute, glaube ich, 7 Sorten Bier gekühlt. Werden die gleich alle nacheinander verkosten. Aber vorweg, ich habe ja gerade schon erwähnt, wie ist immer drauf gekommen, aber wie bin ich immer drauf gekommen, ist, dass die Presse auch sagt, dass alkoholfreies Bier total im Trend ist. Wussten wir natürlich schon lange, wir beide. Ja, schon lange. Also, und in Polen scheint es noch mehr im Trend zu sein, denn die Auswahl an alkoholfreiem Bier ist einfach riesig. Also das kann man, also die Bierauswahl ist sowieso schon groß, aber in Deutschland ist die Bierauswahl auch groß. Nur, was in Deutschland vielleicht nicht so groß ist, ist die Auswahl an alkoholfreien Bier. Und also ich war sehr überrascht. Wir waren ja Ende April in Breslau und haben dort auch das Bier eingekauft, wie viele Sorten alkoholfreies Bier es gibt. Also das war wirklich auffällig und sehr erstaunlich. Also ja, und da haben wir doch eine ganze Menge mitgenommen. Genau. Ist, glaube ich, auch nicht alles angekommen. Ist irgendwie noch was kaputt gegangen. Ja, Wein ist kaputt. Also war Wein. Wein ist kaputt. Kommt noch. Kommt dann, noch, genau. Ja. Über Wein werden wir auch noch sprechen. Ja, also wie gesagt, alkoholfreies Bier, da haben wir jede Menge eingekauft, sodass es sogar nochmal eine weitere Folge geben wird. Ja. Denn diesmal haben wir nur nicht aromatisiertes alkoholfreies Bier. Und dann haben wir nochmal, also das sind jetzt 7 Sorten, dann haben wir nochmal 6 Sorten aromatisiertes alkoholfreies Bier. Und das wäre für einen Genusscast, auch wenn es alkoholfrei ist, zu viel, glaube ich. Ja, ich glaube es auch. Naja, wir müssen sehen. Also das Erste, was wir haben, Niskie, ist sogar schwach alkoholisch. Also 0,5% Alkohol ist da drin. Die anderen sind alle komplett alkoholfrei, was eben heißt, dass es weniger als 0,5% Richtig. Sind. Und ja, das ist dann sogar, glaube ich, ein bisschen anders als bei uns. Ich glaube, bei uns darf alkoholfreies Bier nur maximal 0,1% Prozent haben. Volumenprozent haben. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Und in Polen ist es wohl so, dass es alkoholfrei ist, wenn es weniger als 0,5% hat. Genau, genau. Und das erste, was wir haben, zählt also nicht ganz dazu. Da steht eben nicht alkoholfrei drauf, weil es eben 0,5% hat. Genau. Ja, dann fangen wir doch damit an. Weißt du, woher alkoholfreies Bier kommt? Wer das erfunden hat in Deutschland? Nee. Kommt aus dem Osten quasi. Und wurde Anfang der 70er Jahre entwickelt als das sogenannte Autofahrerbier oder kurz Aubi. Und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Also vielleicht der eine oder andere kennt es sicherlich, das früher alkoholfreie Bier hat oftmals geschmeckt wie eingeschlafene Füße. Sehr süß. Da gab es noch mal ein deutsches, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, was es aber überall gab. Das war so das erste Alkoholfreie. Klausthaler, glaube ich, gell? War total, nee, das war noch ein anderes. Ich komme jetzt nicht drauf. Und das war sehr, sehr süß. Also das hatte einen bestimmten Namen und da wusste man schon beim Namen, dass es das alkoholfrei ist. Jever vielleicht Free oder so? Nee. Jever Free war wesentlich später. Okay. Und Jever Free war auch sehr, sehr bitter. Und dieses allererste, das war einfach unheimlich süß. Weil man eben, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das offenbar herzustellen. Also man hat da wohl vielleicht durch Erhitzen oder so, dafür gesorgt, dass der Zucker bzw. die Stärke gar nicht erst in Klausthaler alkoholfrei war das erste. Auf dem deutschen. Genau, stimmt, Klausthaler, jetzt weiß ich wieder. Man sagte Klausthaler und wusste, dass es ein alkoholfreies ist. Und das, da gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, das herzustellen. Also erstmal Zucker und Stärke in Alkohol umzuwandeln und dann Alkohol wieder rauszumachen, wie mit Osmose. Oder eben, und das war wohl beim Klausthaler der Fall, also ich weiß es nicht genau, ich vermute aber, dass man von vornherein verhindert hat, dass sich Stärke und Zucker in Alkohol umwandeln können, was dann glaube ich auch das einfachere Verfahren ist, das ist nicht so aufwendig, man muss da keine Filter entwickeln, die den Alkohol rausziehen, das hat natürlich dann zur Folge, dass es eben sehr zucker- und stärkehaltig ist. Ja. Und das merkt man natürlich dann. Und und ich denke, das heute bevorzugte Verfahren ist eben das andere. Und dadurch sind die dann nicht mehr so süß. Genau. Und man kann da tatsächlich ein richtiges Bier produzieren mit dem typischen Geschmack und dann den Alkohol rausziehen. Wobei ich denke, das werden wir jetzt prüfen müssen, das ist meine Hypothese zum Testen, wir machen das also richtig wissenschaftlich. Also meine Hypothese ist, dass man, um den fehlenden Alkohol auszugleichen, dann eher auf geschmacksintensive Biere setzt. Wir haben ja auch mehrere IPAs dabei, also Indian Pale Ale, die ja stark gehopft sind mit Aromahopfen. Bei einem steht sogar dabei, welche Aromahopfen das sind. Und dann ergibt sich natürlich diese besondere Geschmackskomponente, die den fehlenden Alkohol möglicherweise aufwiegt. Das müssen wir sehen. Also jetzt bei den ersten ist das möglicherweise noch nicht der Fall. Also. Ich habe noch eine ganz kurze Ergänzung. In Deutschland ist es auch, dass 0,5% Bier Alkohol haben, um sich alkoholfreies Bier zu nennen. Also das gleiche wie in Polen auch. Und auf dem ersten steht sogar auch alkoholfrei drauf. Da steht bis 0,5. Genau. In Frankreich und in Spanien ist es, darf es 1% sein, um sich alkoholfreies Bier nennen zu dürfen. Ja, aber ich meine, irgendwann mal 1%. Ja, Niski eben, da ist auch tatsächlich ein Auto drauf, also die Idee mit dem Autofahrerbier ist dann noch drin dabei. Also sie haben auch so fünf so Hopfensymbole drauf und sind nur zwei grün und die anderen farblos. Das heißt also, es ist nicht so hopfig. Aber ich glaube, das ist ein Hefeweizen, oder? Das ist ein Hefeweizen? Also hier laut irgendwo Witbier heißt das doch. Ja, hier steht aber... Nee, hier steht nichts von Witbier drauf. Ja, guck doch mal auf die Homepage, guck mal auf die Zeile bei uns 44. Also hier laut, da steht sogar in Deutsch drauf, hier Hefeweizen. Nee, das ist kein Hefeweizen. Wollen wir es mal probieren? Lass uns mal probieren. Lass uns das probieren. Also ich würde sagen, das ist ein Naturtrübs. Obwohl, Moment, das Symbol hier... Ist nämlich ein Weizensymbol, gell? Ist ein Weizensymbol. Neben dem Hopfensymbol. Ja. Das sieht aus wie Weizen. Ja. Ja, das ist Weizen. Weizen ist ja das ohne diese Gran. Das sieht noch, aber steht nirgendwo. Steht nur pasteurisiertes Bier, unfiltriert. Und ich hatte das nächste unfiltrierten rausgesucht. Mhm. Und bei den Weizenbieren stand immer Witbier drauf. Ja. Und da dachte ich, nee, hier steht Pilsnjenski. Also, lass uns das probieren, komm. Also Pilsnjenski ist kein Weizenbier. Genau. Lass also, uns das probieren. Kannst du mir nicht genau erzählen. Also wir probieren jetzt das Niskje. Pivo bis Alkohol hat 6,5 Extrakt und 0,5 Alkohol. Was heißt Extrakt? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist Stamm. Ist das die Stammwürze? Stammwürze? Ich kann es dir nicht sagen. Kann sein, ja. Oh, das sieht aber auch aus wie ein Weizenbier. Guck mal, hier oben hat sich schon Weizen abgelagert. Sollen wir es trotzdem mal starten? Wir nehmen es trotzdem mal. Jetzt müssen wir am Plan festhalten. So, ich mache erstmal hier für dich. Oh, riecht aber schon sehr gut. Also Farbe ist naturtrüb. Sieht so ein bisschen aus wie Apfelsaftscholle, muss man ganz ehrlich sagen. Schäumt ganz kleines bisschen. Wir haben jetzt leider nicht keine optimalen Weizengläser da, sondern müssen hier uns mit anderen Gläsern beglücken. Farbe ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen gelblich, würde ich sagen. Und es klingelt hier. Es klingelt hier. Klingelt hier. Ja, du kannst ja mal vielleicht gucken. Ich gehe mal gucken. Ich denke, ja, es riecht schon sehr nach Weizenbier. Also es ist sehr trüb. Also es ist sehr trüb. Es riecht sehr bierig. Schmeckt sehr hopfig. Also dass da nur zwei Hopfen-Symbole drauf sind, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also es ist auch sehr bitter, finde ich. Also es ist tatsächlich pilzartig. Sehr bitter und es schmeckt nach Pilz. Tja, also das ist kein Weizenbier. Also bin ich ganz sicher. Das ist ein Pilsener. Ganz eindeutig. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Das Bier ist sehr hopfig. Okay. Und dadurch auch sehr bitter. Also ich finde, dass nur zwei Hopfen da angezeigt sind. Oh. Passt nicht. Also es ist sehr bitter. Aber es ist auch auf der einen Seite sehr frisch. Es hat einen frischen Geschmack, aber ja, es ist kein Weizenbier. Also es ist untergärig. Okay. Aber ich finde es sehr lecker. Ich bin ja nicht der Biertrinker. Ja, wie gesagt, es ist mir ein bisschen zu bitter. Aber mal abgesehen von der Bitterkeit ist es, ja, hat's was. Also ein bisschen kräuterig kann es sein? So ein bisschen kräuterig, so genau. Grasig riecht so ein bisschen. Das kommt aber vom Hopfen. Okay. Also, und es hat auch einen Malz, einen sehr malzigen Geschmack. Mhm. Und tatsächlich, ja, also dann ist, hat das da tatsächlich irgendwas mit der Stammwürze auch auf sich. Und denn, na gut, aber 6,8, ja, das ist gerade so, helles hat mehr Stammwürze. Mhm. Also. Genau, Stammwürze 6,5 hat's, genau. Und, aber ich finde, es schmeckt sehr gut. Also mir schmeckt das schon mal. Ja, man gewöhnt sich dran. Also wenn das Bittere einmal überwunden ist, das war so der erste Schock. Aber dann kommt es sehr gut. Sag doch noch mal ein bisschen was zur Flasche, zum Etikett. Ja, die Flasche ist eine klassische Bierflasche. Vorne drauf, das Etikett ist so blau-weiß gehalten. Ist mit so einem kleinen Bus drauf. Es könnte so ein DDR-Barkas-Bus sein. Mhm. Ja, im Autofahrerbier, genau. Genau, und dann ist halt hier der, sieht so ein bisschen auf Retro gemacht aus. Also die Schrift oben, die Elemente sind eher modern, aber so das Stammetikett oder die Innenseite des Etiketts ist so ein bisschen auf Retro gemacht. Mhm. Und der Rest außenrum ist quasi so eingefasst in eine Moderne. Das heißt, oben gibt es dann nochmal der Name der Brauerei. Und dann gibt es natürlich die Pflichtangaben für so ein Bier. Und auf der Seite ist auch ganz schön gemacht. Da gibt es nochmal so ein paar Hinweise. Genau, wie zum Beispiel, dass die Flasche ohne Pfand ist, also ist quasi eine Einwegflasche und das ist ideal zum zum Snack sich eignet, das Bier zu trinken und genau und ja, die sagen halt irgendwie 2 von 5 in der Stammwürze soll das sein und so. Die haben wohl noch andere Produkte im Portfolio und das Maximale, was sie halt haben, ist glaube ich 5 und das ist so von der Stärke her 2 von 5. Unten steht da drauf, dass es halt alkoholfreies Bier ist mit der Stammwürze und mit dem Alkoholgehalt und das steht noch drauf, dass das Bier pasteurisiert ist und nicht filtriert ist. Genau. Das steht schon drauf. Also eine klassische Bierflasche, so in einem, würde ich sagen, leichten Retro-Style. Und man sieht eben durch das braune Glas schon, wie sehr trübe das genau, ist. Das ist, glaube ich, auch das Besondere. Es ist ein sehr helles Bier, aber eben sehr trübe. Auch ganz viele so Schwebstoffe und so. Genau. Deshalb könnte man es tatsächlich mit Weizenbier halten, aber es ist meiner Ansicht nach wirklich ein Pilz. Okay. Aber ich finde schon mal ein guter Auftakt, sehr lecker. Also ja, sehr lecker, auf jeden Fall. Also ein Tick zu warm? Nein, ein Tick zu bitter für mich. Okay, aber sonst okay. Ich fand das okay. Sehr erfrischend. Ja. Also, probieren wir das zweite. Ja, auch mit blauem Etikett. Genau. Sauvier heißt das. Genau, Sauvier, Best Alkohol Vanille Filtrovana, also auch wieder ein alkoholfreies, nicht filtriertes Bier. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und das ist aus Wielka Sowa. Und Wielka Sowa, was sagt dir das? Aus Wielka Sowa, sagt mir gar nichts. Es riecht sehr bierig, ja. Aber nicht so sehr nach Hopfen. Aber doch ein bisschen so nach Aroma-Hopfen, aber nicht. Ist hier steht drauf, American Pale Ale ist das wohl. Mhm. Pivo Jasna, also helles Bier, auch pasteurisiert und nicht gefiltert. Und genau, es sind alles 0,5 Flaschen und hat auch weniger als 0,5% Alkohol drin. Ja, also Wielka Sowa ist die große Eule. Mhm. Oder auf Deutsch heißt Sowa. Es die hohe Eule. Ja, Wielka Sowa, genau. Sowa, genau. Und ist natürlich die höchste Erhebung des Eulengebirges in Niederschlesien. Mhm. Also sozusagen deine Heimat. So, warum machst du es so? Und dort steht der Bismarckturm, der jetzt einfach nur Observationsturm heißt. Mhm. Und der ist da auch zu sehen auf dem Etikett, ist er abgebildet. Man sieht lauter Höhenlinien, damit angedeutet wird, es sind hohe Berge. Und dann sieht man tatsächlich diesen Bismarckturm, der so aus dem Etikett sogar noch rausragt. Okay. Sehr, sehr hübsch gemacht, also vom Design her. Also kommt aus den Eulengebirge. Also Niederschlesien ist also möglicherweise so richtig so, vielleicht auch so aus der deutschen Biertradition hervorgegangen. Das Bier wird hier sehr erfrischend. Also sehr, sehr hopfig. Sehr hopfig. Also so ein leichtes Zitrusaroma zum Schluss. Zitrus. Ja, es ist so ein Zitrushopfen. Okay. Es ist wohl, ich weiß nicht, was das ist, aber es wird wohl in einer Kalthopfung hergestellt. Eine Kalthopfung. Ja, Kalthopfung ist aber, glaube ich, das sogar das normale Verfahren. Kalt gehopft die Biere und dann gibt es, glaube ich, einen Hopfen, der heißt Citra, der diesen Zitruscharakter gibt. Hast du mal bei Untappd geguckt, wie denn so die Biere sind? Ach so, ja, das wollte ich auch noch gucken. Ja, das hatte ich vorhin schon. Untappd ist ja diese Bier-App, können wir auch verlinken. Ja, mache ich gleich noch, ja. Und da bin ich ja lange dabei, aber ich mache es lieber hier auf dem Telefon, ne? Auf dem Telefon, weil die App da besser funktioniert. Also man kann es auch im Browser machen, aber das ist nicht so übersichtlich. Man kann auch die Scan-Funktion in der App nutzen, ne? Ja, da gibt es auch eine Scan-Funktion, das ist richtig. Können wir direkt mal ausprobieren. Dann machen wir erstmal das erste mit der Scan-Funktion. So. So. Durchschnittliche Wertung 2,78. Gut, ist alkoholfrei. Das wird natürlich nicht so. Das war das erste. Da muss ich jetzt noch selber eine Wertung abgeben. So. Und vielleicht auch ein Foto. Könnte man auch noch machen. Das schaut ja nie. So, dann wird das jetzt eingecheckt. Und das zweite, oh, da kriege ich ganz viele Badges hier. Genau, was ist, das Maximale, was man untapped haben kann? Und wie sind so die? Fünf. Das Maximale. Okay. Also wie sonst auch. So, jetzt muss ich das hier. Alles hier. Handy zücken. Ja, also jetzt haben wir das. Brova Vilkasova, das ist der Name der Brauerei auch. Und das ist 3,54. Okay. Und das ist schon toll eigentlich. Also mir schmeckt aber persönlich das erste bis dato besser. Ich finde das zweite hat mehr Tiefe, aber da ist der Nachgeschmack mir zu trocken quasi. Und beim ersten finde ich, das schmeckt mir besser. Ja, also ich finde das jetzt zweite jetzt eigentlich, weil es nicht ganz so bitter ist. Ja, das mag ich vom ersten. Das ist eher, fand ich, ein bisschen besser. Das ist sehr angenehm. Nicht schlecht. Und Zitrus wird hier direkt auch vorgeschlagen schon als Geschmack. Okay, was schreiben sonst so die User? Das ist international? Bestimmt, gell? Das ist doch. Ja, das kann ich jetzt hier nicht so. Moment. Da muss ich mal gucken. Sehr mild, typisches industrielles, würde ich sagen. Mhm. Ja. Nee, das sind andere. Nee, Moment, das ist nicht das. Halt, falsch. Es bezog sich offenbar auf ein anderes. Oh, da gibt es gar keine Kommentare. Das ist offenbar noch nicht so. Also es haben einige Leute bewertet, aber nicht kommentiert. Okay. Naja, ich kommentiere auch selten. Ja, aber wie gesagt, es kommt besser weg als das erste. Mhm. Und dir schmeckt natürlich das Bittere, mir weniger. Und deshalb ist das meiner Ansicht nach besser. Und auch dieses schöne Etikett, auch in Blau, wo halt oben dieser Turm noch so rausragt. Das ist schön gemacht einfach. Mhm. Also finde ich sehr schön. Auch die Flasche ist so ein bisschen, ist keine Standardbierflasche, sondern ist so ein bisschen, geht so ein bisschen auseinander in der Mitte. Also ein bisschen designt. Mhm. Gut, das kann man jetzt als Vor- und Nachteil ansehen. Hier kalt gehopft, genau. Ja, sehr schön. Also ich finde das noch leckerer als das erste. Okay. Also mir wäre das erste, wäre so mein Favorite. Ja gut, kann ja sein. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Genau. Was machen wir als nächstes? Ich würde jetzt zu den IPAs gehen. Dann gehe ich mal die IPAs. Ja, also Indian Pale Ale. Und das ist natürlich dann nochmal was anderes. Auch, naja gut, Indian Pale Ale ist natürlich immer sehr hopfig. Ja, müssen wir dann sehen, wie das ist. Ja, also wie gesagt, das waren jetzt keine Indian Pale Ales, obwohl sie natürlich auch sehr hopfig sind und Aromahopfen auch beinhalten. Von daher, überraschend eigentlich. Okay, also das letzte ist ein APA, also ein American Pale Ale. Klar, da ist natürlich dieser amerikanische Aromahopfen drin. Klar, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum IPA. Was natürlich auch wieder Aromahopfen beinhaltet. Und da haben wir. Wie willst du denn starten? Ich würde das. Das Miroslav zuletzt nehmen, weil wir von dem dann noch andere Biere haben. Okay. Dann passt das. Dann würde ich hier mit dem Amber anfangen. Genau, okay. Und dann, das glaube ich auch ein bisschen, also schauen wir mal. Genau, also wir haben jetzt das von der Brauerei Amber. Und zwar kommt die auch aus Kolbuti, heißt der Ort, wo die herkommt, und ist gerade, also muss irgendwo in der Nähe von Breslau sein, weil es relativ dort viel vermarktet wird. Also muss irgendwo in der Nähe sein. Ist auch wieder hopfig, aber ein bisschen hat so eine würzige Note in der Nase. Auch wieder sehr hell. Ja. Auch wieder naturtrüb, genau. Eigentlich wie das andere. Craft Beer steht hier drauf. Und ist wohl hier irgendwie Good Beer Award 2020 bekommen. Mhm. Im großen Tasting für alkoholfreie Biere. Auch hier kann 0,5% Alkohol haben. Und sehr nationalistisch hier das Ganze, weil die schreiben hier, dass 100% des Kapitals aus Polen kommt. Mhm. Und steht auf der Seite auch drauf, Produkt Polski, also ein polnisches Produkt. Diese typische weiß-schwarze Logos, die auf vielen polnischen Produkten auch draufkleben. Und genau, ich bin mal gespannt, was du sagst. Hast du schon probiert? Ja, sehr angenehm. Sehr angenehm. Weniger hopfig, also offenbar sind diese APA-Biere doch noch stärker gehopft als die IPA-Biere. Aber es ist angenehm, weil es weniger hopfig ist. Aber geschmacklich durchaus komplex. Ja, das ist wirklich sehr, sehr... Auch so eine ganz leichte Zitrusnote. Ja, aber es ist auch sehr leichtes Bier. Das ist, die anderen beiden waren schon eher vom Biergeschmack schon etwas intensiver. Das ist etwas ein sehr leichtes Bier. Aber die sind ja alle in der gleichen Preisklasse, was den Alkohol angeht. Mhm. Aber ich meine so auf der Zunge, das ist nicht so... Ja, das stimmt. Ich kann das nachvollziehen. Auch hier sind wieder Hopfenpflanzen drauf, die man natürlich dann auch bemerkt, wenn man es trinkt. Kalt gehopft. Spezieller Fermentierungsprozess, der dann offenbar dazu führt, dass nicht so viel Alkohol entsteht. Also auch bis 0,5% steht noch drauf. Ja, 100% polnisches Kapital. Okay. Ich finde es auch vom Geschmack her ist es doch etwas tiefer. Also der Nachgeschmack ist etwas länger, auch herber. Gerade zum Schluss, wenn du es jetzt mal aufgetrunken hast und Stimmt. Also wirklich ein längerer Nachgeschmack. Ja, das ist intensiver in der Hinsicht. Also es bleibt, der Geschmack bleibt sozusagen auf der Zunge. Mhm. Da finde ich auch sehr interessant. Also muss man wirklich sagen, das ist jetzt wieder ein tolles Bier. Mhm. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt gucken wir mal, was Untappd dazu weiß. Etikett ist relativ modern gehalten. Also auch wieder blau. Also wir sehen ganz, ganz viele blaue Etikette, glaube ich. Ja, das hängt mit dem Alkoholfreien zusammen. Genau. Ach, sieh mal an. Was denn? Das habe ich schon mal getrunken. Ja. Wow. Durchschnittliche Wertung 3,47, was viel ist für ein alkoholfreies Bier. Okay. Und ich habe schon mal getrunken. Bestimmt haben wir das vielleicht in der alten Folge auch gehabt. Lass mich mal gucken. Das würde mich jetzt überraschen. Da müssen wir es nachgucken, aber das würde mich jetzt sehr überraschen. Gerade nach. Nee. Amber, doch. Das haben wir schon mal in der letzten Folge getrunken. Ah, deshalb. Denn ich war jetzt schon sehr, sehr überrascht. Also ich bleibe bei meiner Bewertung 2,5. Weil es doch sehr hopfig ist. Aber es ist im Vergleich weniger hopfig als das, was wir vorher hatten. Deshalb müsste ich jetzt eigentlich die Bewertung ein bisschen anheben im Vergleich zu dem, was wir gerade getrunken hatten. Aber naja, gut. Ich bleib mal dabei. Tja. Also finde ich auch sehr, sehr gut. Also finde es, gerade bei dem, der Nachgeschmack ist super. Mhm. Also es ist halt ein Bier, was tatsächlich ein bisschen bleibt. Da muss man nicht gleich nachtrinken. Da bleibt der Geschmack. Ja. Nee, schön. Auf jeden Fall. Die sagen jetzt hier, ideale Serviertemperatur für zwischen 6 und 8 Grad. Also auf der Flasche sind nur ein paar Gebrauchsanweisungen drauf, wenn man es am besten trinkt. Genau. Und auch so ein bisschen Geschmackssachen drauf. Hier steht auch auf Zitrusfrüchte. Nutty, ein bisschen nussig Mhm. Und, ja, Zitrusfrüchte sind auf jeden Fall deutlich zu spüren. Genau. Also finde ich sehr lecker. Also Amber, IPA ohne Alkohol. Die haben auch eine englische Seite. Ich habe auch nochmal die englische Seite vermischt, verlinkt. Nicht nur die polnische. Natürlich kann man mit dem Übersetzer des Vertrauens auch die Seiten dann übersetzen lassen. Mhm. Kann ich immer sehr empfehlen. Da stehen auch ein paar weitere Informationen zu den Bieren dabei, die wir jetzt vielleicht jetzt euch nicht unbedingt vorlesen wollen. Wer da sich dafür interessiert, kann gerne auf die Links klicken. Darum haben wir ja die Linksammlung und die Shownotes. Dementsprechend kann sich da jeder auch weiterklicken. Also ich muss sagen, das überzeugt mich wirklich. Also das, ja, das ist, also mir zu bitter, aber sonst ein schönes Sommerbier. Also wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt für bittere Biere wäre, wäre das für mich natürlich das Beste, weil das nicht ganz so schlimm ist. Mhm. So, jetzt werde ich mal zwischendurch hier ein bisschen was Polnisches knabbern, um zu neutralisieren. Ja, ich würde auch mal kurz mal reingreifen. Martin ist ja süchtig nach, nach diversen polnischen Snacks jetzt. Den polnischen Senf esse ich sehr viel. Da hatten wir ja eine Sendung gemacht. Ja. Und ich habe noch sehr viel Senf im Kühlschrank dadurch. Und ich mache eigentlich jetzt, ich habe dann auch noch ausprobiert, verschiedene neue Rezepte zu kreieren. Zum Beispiel habe ich mein thailändisches Curry, also grüner Curry, habe ich abgewandelt. Mhm. Da soll nämlich so ein bisschen Zitronengras rein, damit das Ganze eine säuerliche Note bekommt. Ja. Ich finde aber, Zitronengras ist unmöglich im Essen, weil das hinterher, du willst das nicht drin haben. Ja, musst du ja auch schmeißen. Musst du halt im Säckchen machen und so. Aber, wenn man überlegt, wenn man ein bisschen von dem körnigen polnischen Senf rein tut, dann, da ist ja auch mit Essig, das heißt, es gibt so eine leichte zitronige Note, als Zitrusnote, und diese Senfkörner drin schmecken einfach super gut. Bestimmt ein schönes Mundgefühl, oder? Dadurch immer. Das Mundgefühl ist fantastisch. Ja. Welches als nächstes? Das hier? Genau. Changence heißt das? Genau. Changence. IPA bis Alkohol. Und hier ist wirklich 0,0% drin. Alkohol. Ein IBU, International Bitter Unit, habe ich jetzt gelernt, das ist eine europäische Unit für Bitterness, von 30. Ist auch ein Indian Pale Ale, also ein IPA. Also bitter. Und bin ich mal gespannt. Genau. Flasche finde ich auch sehr modern. Also ist jetzt nicht so traditionell wie die anderen, sondern ein bisschen moderner gehalten. Und auch hier das ist eine Pfandflasche, steht drauf, Butel Zrodna. Und ist auch sehr schön. Genau, ist auch sehr schön. Und ja, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich habe leider jetzt irgendwie meine Finger ganz schmierig. Ich hol dir mal ein Papier. Ach, das ist nett. Also, ich kann ja schon mal anfangen hier. Also von zur Flasche haben wir schon was gehört. Dieses ist das erste klare Bier. Und das erste, was richtig so ein, ja, die typische Bierfarbe hat. So ein dunkles Gelb. Amber. Genau. Und, nimm mal eine Nase. Das riecht, Das riecht richtig fruchtig. Oh ja. Man könnte im ersten Moment denken, es sei Apfelschorle. Ja, so ein bisschen. Oh, das ist aber auch lecker. Zwar etwas, also ein bisschen fruchtiger, extrem fruchtiger. Das ist fruchtiger. Das kann man halt mit dem Europa, mit dem Aromatropfen so hin, Hopfen so hinbekommen, aber es ist gar nicht bitter. Nee. Also nur sehr wenig Bitternis. Ja, aber sehr frisch im Geschmack. Also es macht so ein... Bitterkeit, das ist auf Deutsch. Also es ist wirklich sehr, sehr frisch. Bitternis. Bitternis. Ja, geht auch. Also sehr, sehr frisch, ja. Sehr schön. Und das ist bisher also mein absoluter... Oh ja. Also alles einfach auch nicht mehr so, es ist dann auch nicht, es ist leicht bitter, aber kaum. Das ist ideal für den Sommer. Das ist so richtig ideal schönes, für den Sommer, stimmt. Das ist so ein richtiges schönes Sommerbier. Da sieht man ein Schiff drauf und einen Leuchtturm. Das muss also irgendwo aus dem Norden kommen, aber es wird auch von Tyskie gebraut, also der Großbrauerei. Aber sehr schön. Ach, das ist ja richtig lecker. Ja, also ich finde es auch super. Und das super lecker. Ist mein neues Lieblingsgetränk, würde ich fast sagen. Was sagen denn die anderen Untappd-Kollegen? Na, guck ich mal. Also das werde ich auf jeden Fall hoch bewerten. Hatte ich das nicht sogar schon? Ja, hier habe ich es. Check-in, also 2,68, das ist schlechter als die anderen, aber für mich gibt ihm sogar mal 3,0. Das ist wirklich gut. Ah, Apple ist hier sogar vorgeschlagen als Characterless. Bubblegum, naja, komm. Also was die anderen hier alles eingegeben haben. Also leider muss ich dich enttäuschen, es ist nicht an der Küste, sondern es liegt ganz grob zwischen in der Nähe von Posen. Mhm. Also unweit entfernt, das ist ein kleines Dorf, ist eine kleine Gemeinde mit circa 3600 Einwohnern. Die haben da einen See und die Brauerei. Und das ist kein Segelschiff, das aus dem See fahren kann. Genau. Nee, der da See ist auch kein Leuchtturm. Nee, der See ist sehr, sehr klein. Also da würde ich. Es ist ein Leuchtturm und ein Segelschiff drauf. Also das passt ja nicht zum See. Genau, und da kommt das Bier her. Also aus Aber ein Polen. Sehr schönes Bier. Ja, finde ich auch super lecker. Und ich muss sogar noch einen Schluck nachnehmen, weil das wirklich, wirklich gut ist. Mhm. Da ist dann auch dieser Aromahopfen endlich mal gut eingesetzt, weil das diesen Geschmack verleiht, aber dennoch nicht so bitter ist. Ja, also ich finde sehr schön. Das ist auch im Mundgefühl, finde ich das sehr, sehr frisch einfach. Das stimmt. Das schmeckt sehr, sehr frisch. Das hat auch wirklich so eine Biernote, nicht nur vom Aussehen, also auch mit Schaum und so, obwohl der Schaum sehr fein ist. Ja. Also sehr schön. Finde ich auch sehr gut. Ja, ganz tolle Entdeckung. So, jetzt kommt zur Brauerei Fortuna. Mhm. Ich glaube, die wird uns weiter begleiten. Die anderen Biere sind alle von der Brauerei Fortuna. Und die haben nochmal so ein Unterbrand mit dem Namen Miosław. Genau. Und da ist drauf diese Fabrik abgebildet, also die Brauerei abgebildet. Mhm. Und steht sogar drauf, wieder kalt gehopft, und es stehen die Hopfennamen drauf, welche Aromahopfen da genommen wurden. Nämlich Citra, was ich schon erwähnt habe, Amarillo, Chinook und Lubelski. Also Lubelski ist offenbar wahrscheinlich ein polnischer. Chinook habe ich auch schon mal gehört. Und Citra ist ja dieser Zitronige. Und Amarillo kenne ich nicht, aber wir werden sehen. Mach doch mal auf. Mach mal auf. Und ich guck mal, was Untappd da wieder weiß. Sieht auch sehr, sehr schäumt schön. Sehr authentisch etwas aus. Etwas heller, aber jetzt immer noch relativ klar. Also nicht so naturtrüb wie die ersten Biere. Und hier ist gar kein. Doch, da ist doch ein QR-Code drauf. Mm. Du bist schon ganz begeistert. Oh ja. Weißt du, was da drin ist? Das wirst du gleich merken. Da steht ja drauf, was drin ist. Also. Ja. Die Zugabe von Sencha Earl Grey Tea vervollständigen das Zitrus- und Harzprofil des Biers. Mhm. Probier mal. Darf doch gar nicht, das ist doch Reinheitsgebot. Auch sehr lecker. Ja. Auch sehr erfrischend. Auch nicht so bitter, nee. Aber sehr aromatisch. Aromatisch komplex und auch so ein bisschen anhaltend. Mhm. Ja, sehr schön. Finde ich bis dahin das komplexeste Bier. Ja, obwohl ich das gerade eben noch leckerer fand, was wir gerade hatten. Aber das ist zum Schluss auch etwas herber. Ist etwas herber, ja. Mal gleich hier ein Foto machen. Ja, aber es ist durchaus geschmacklich sehr komplex. Also das macht sicherlich auch der Hopfen und auch gerade diese Mischung von Hopfen. Also das ist schon, ja, Hier ist tatsächlich auch Tee vorgeschlagen, ja, als Geschmacksrichtung. Ja, das passt. Das hat so ein bisschen so einen Tee-Charakter. Genau, finde ich auch. Zum Schluss so ein bisschen. Ja. Also sehr interessant. Sehr interessant. Ja, da können sie andere Sachen drangetan haben. Da steht nämlich nur IPA drauf und nicht Bier. Also Pivo steht da nicht drauf. Ah doch, Profil Piva, da steht es doch. Naja, wer weiß. Also sie haben natürlich, sie nehmen natürlich diese ganzen Hopfenarten, da stehen sie auch nochmal, da ist sogar noch eine weitere Kaskade. Und da steht tatsächlich Herbata, Sencha Earl Grey. Genau. Ich hätte nicht gedacht. Also wie gesagt, in Deutschland wäre das dann kein Bier. Ich meine auch in Europa nicht. Wegen des Reinheitsgebots. Aber es ist, glaube ich, gut gelungen. Genau, also, es macht eben keinen Abriss, würde ich sagen. Nein, es sorgt eben für zusätzliche Geschmackskomponenten. Genau. Und das ist ja gerade das Problem beim alkoholfreien Bier. Man muss ja irgendwie den Geschmack hinbekommen. Ja. Und ja, das ist hier sehr gut gelungen. Wahrscheinlich durch diese Zugabe. Das schmeckt dann eigentlich, es kompensiert den fehlenden Alkohol. Mhm. Also es ist wirklich geschmacklich sehr komplex. Also wirklich nicht eine Limonade. Also das ist eigentlich das, was man trinken will. Das ist immer die Frage, was soll ich trinken? Ich möchte halt kein Mineralwasser trinken, wenn ich alkoholfrei trinken will. Ja. Ich will ja trotzdem komplexes Getränk. Und ein alkoholfreier Cocktail ständig ist auch nicht gut. Das ist was hier. Ja, also finde ich auch sehr, sehr interessant. Also auch optimal für den Sommer, weil es auch sehr frisch ist, gell? Ja, es hat diesen frischen Geschmack. Und ich glaube, es ist auch gut zum, man kann das auch gut zum Essen trinken. Glaube ich auch, ja. Also finde ich wirklich gut. Also Kombo, also Brauerei Fortuna. Die können was. Ist empfehlenswert. Wo sitzen die denn? In Fortuna sitzt hier, genau, das ist in der Nähe von Posen. Ach ja. Ja. Mhm. Okay, ja, dann würde ich sagen. Schwarzbier oder Weißbier? Dann würde ich jetzt erstmal, weil wir jetzt bei den untergärigen Bieren sind, würde ich das Schwarzbier nehmen und dann zum Schluss das Weißbier. Ich hol's mal. Ja, der Unterschied, den haben wir, glaube ich, schon mal erklärt in dieser Sendung. Also untergäriges Bier, da schwimmt die Hefe unten und obergäriges Bier, da schwimmt sie oben. Für untergäriges Bier, das muss man sehr kalt produzieren. Das obergärige Bier geht eigentlich auch im Grunde bei nicht ganz so kalten Temperaturen. Deshalb ist das auch das ursprünglichere Bier, das obergärige. Das ist eben das, was man schon irgendwie in Babylon hatte. Ne? Das ist einfach flüssiges Brot und daraus wird dann Bier. Aber die deutsche Biertradition, abgesehen vom bayerischen Weißbier, oder vom Weizenbier, also die Tradition ist eigentlich das Untergärige. Und da haben wir jetzt eins, und zwar ein Schwarzbier. Und dunkle Biere, also Schwarzbiere, Rotbiere, Braunbiere, sind eigentlich auch in Deutschland ursprünglicher gewesen, obwohl jetzt die meisten helle Biere sind. Ja. Genau, auch ein schwarzes, alkoholfreies. Mhm. Auch von Fortuna. Riecht sehr fruchtig, riecht fast so ein bisschen beerig, wenn man dran riecht. Oh ja. Auch irgendwas dran. Riecht halt so ein bisschen nach Coca-Note, riecht es. Ja, genau. So ein bisschen, nach Coca-Cola, genau. Ja, so ein bisschen. Also. Es schmeckt auch so. Ja? Mhm. Schmeckt wie eine Mischung aus Coca-Cola und Malzbier. Mhm. Aber gut, ich finde es lecker. Sehr lecker. Vor allen Dingen auch überhaupt nicht so bitter. Nee, gar nicht. Was ist denn drin? Ein dunkles Bier mit Malz und Karamellaromen, einem Hauch von Cola-Nüssen. Ja, tatsächlich. Ah ja, tatsächlich. Das haben die noch da reingetan, genau. Sanfte Bitterkeit. Extrakt. Ein Hauch von genau. Süße, perfekt und ausgeglichen. Ja, finde ich auch. Ja, sehr schön. 7,7 Stammwürze, unter 0,5% Alkohol. Aber also aromatisiert. Deshalb steht da nirgendwo Bier drauf. Ja, doch hier ganz klein. Hm. Naja. Aber lecker. Aber lecker, muss ich schon sagen. Wirklich lecker. Wir wollten ja eigentlich keine aromatisierten haben. Das war mir gar nicht klar, dass das dennoch ein bisschen aromatisiert ist. Ich finde auch im Nachgeschmack sehr schön. Das schmeckt im Nachgeschmack wie im Schwarzbier. Ja. Mit dieser leichten Malznote zum Schluss. Stimmt. Das ist eigentlich gerade vom Nachgeschmack her sehr schön. Und es hat auch einen sehr komplexen Geschmack. Also auch was man unbedingt empfehlen kann und was nicht einfach nur bitter ist. Das finde ich eigentlich fantastisch. Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir. So, dann machen wir hier mal, gucken wir hier mal, ob ich das finde. Oh, das war wirklich gut. Also. Ah ja, hier. Fortuna Czarne bez alkoholowe. Ja. Was sagt denn die Kombi wieder zu? Tja, ich habe schon mal getrunken. Dann war das auch schon mit unserem Podcast. Das kann durch sein. Ich guck mal. Und das ist natürlich nicht gut, wenn wir alles wiederholen. Ne, deine Meinung hat sich vielleicht geändert. Nee, ich habe das damals schon sehr gut bewertet. Also die durchschnittliche Bewertung von 698 Nutzern ist 3,03 und ich habe das schon mit 3,5 bewertet. Stimmt, wir hatten es auch im letzten Podcast. Ja, aber sehr lecker. Also ich bleib bei meiner Meinung. Ist wirklich gut, ja. Ja. Und das kann man wirklich auch ein schönes, schlichtes, aber modernes Etikett. Also das ist richtig schön. Steht auch Dick Fortuna drauf, wie die Brauerei halt heißt. Die macht ja auch das andere, aber das heißt nun wirklich Fortuna. Also sozusagen das Signature-Bier dieser Brauerei. Genau, die hat sozusagen mehrere Produktlinien. Aber sehr schön. Also kann man durchweg empfehlen. Ja, also gute Erfahrung. Also auch jetzt in der Wiederholung nochmal sehr schön. Jetzt kommen wir nochmal bei Brauerei Fortuna Miloslav. Da ist das möglicherweise auch aromatisiert. Da sollten wir besser drauf achten. Das ist jetzt auch ein Weißbier. Bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ja, ich bin noch nicht so ganz durch hier. Ja, mach mal ganz entspannt. Ich kann schon mal einschenken. So. Dann wieder Miroslav. Miroslav. Jetzt als Weißbier. Brauerei Fortuna. Auch wieder diese typische Flasche, wo das Werk drauf zu sehen ist. Und dann gucke ich hier gleich mal. Ja. Ist auch wieder mit Weizen. Aber diesmal. Ja, ist auch irgendein Extrakt drauf. Orangen. Okay. Orangen ist also doch aromatisiert. Sehr helles Nase. Bier. Ja, Nase. Riecht das so ein bisschen? Sehr, sehr frisch, aber was ist da so drin, was noch so als mitschwebt? Da ist noch was drin, da müsste ich jetzt mal Google Translate bemühen. Hier. Natural Flavor, Koriander und Orange Peel. Nuce Calamansi steht da. Was das immer auch ist. Dann gucke ich mal. Das schmeckt wirklich gut. Also, ich weiß nicht, das ist wirklich so ein Wieden. In meinem Kopf schmeckt Weißbier etwas anders. Also ist etwas dichter im Geschmack her und etwas auch etwas vom Bier her auch etwas dickflüssiger. Das ist so ein bisschen dafür ist es ein bisschen dünn. Es ist aber, glaube ich, auch unfiltriert oder nur wenig filtriert, weil es ist so leicht trübe. Also schon so Weißbierartig. Ja, Calamansi ist tatsächlich eine Zitrusfrucht. Mhm. Da musst du mal jetzt mal gucken, wie die auf Deutsch ist. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Calamondin-Orange heißt sie. Calamondin-Orange. Mhm. Ja, ist halt diese Zitrusfrucht. Ja. Aber das Bier bleibt noch bierig. Ja. Und es ist auch. Ja, es ist eigentlich so ein typisches Weizenbier. Mhm. Also, das ist ja an sich schon immer ein bisschen zitronenbetont, das Weizenbier. Und wird ja auch in Deutschland oft mit Zitrone serviert. Ja. Und die ist hier praktisch schon drin. Drin, genau, ja. Also es ist schon auch ein sehr erfrischendes sommerliches Bier. Ja, das stimmt. Kann man auf jeden Fall sagen. Ich finde aber, ich vermisse so ein bisschen den Nachgeschmack. Ja, es hat nicht so viel Nachgeschmack. Genau. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Also der Nachgeschmack ist sehr frisch, aber so das Bierige als Nachgeschmack fehlt mir ein bisschen. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich sagen, ach, das ist ein dünner Weizenradler. Mhm. So vom Geschmack her. Könnte man denken, ja. Mhm. Weizenradler, genau. Das ist durch diese Zitrusnoten. Mhm. Zum Schluss, weil zum Schluss kommt nur noch Zitrone oder viel Zitrone und wenig Zitrone Bier. Zitrone und das bleibt dann natürlich nicht so geschmacklich. Naja, weil es eben auch dann nicht so viel Hopfen hat. Ja. Also es ist nicht so hopfenbetont. Hat ja auch, glaube ich, nur hier 2 von 10. Mhm. Also dementsprechend ist es doch sehr, sehr leicht. Mhm. Naja, so ein sommerliches Weißbier, wie du schon sagst, als Radler. Als Radlerersatz, genau. Genau. Ja, kann man gut trinken, aber. Also ich finde, es schmeckt gut. Aber ich hätte was anderes erwartet. Mhm. Also meine Erwartung war jetzt eher so ein bisschen was Trüberes, was mehr halt so nach Weißbier schmeckt. So was auch ein bisschen von der Farbe her etwas dunkler ist. Mhm. Aber das ist, würde ich jetzt gewusst, dass es quasi eine Art Radler ist. Dann hätte ich das ganz anders eingeschätzt. Aber ich finde es gut. Also mir schmeckt es also ja. Sehr, sehr gut. Ja. Aber da fehlt mir noch was. Ja. Das könnte ein bisschen tiefer sein. Mhm. Was sagt die Community eigentlich dazu? Was hat Untappd? Hast du mal geguckt, was die dazu? Achso, ich wollte bei Untappd gucken, genau. Du war jetzt so ein bisschen vom Geschmack eingelullt und hab das dann nicht weiterverfolgt. Aber das mache ich jetzt mal schnell. Das ist ja immer ganz spannend. Aber ich wollte es halt auch nicht vorweg machen, weil man sonst eingenommen ist. Ja. Das darf man dann immer erst machen, wenn man schon hat. Ja, 3,46, also sehr gute Bewertung und immerhin über 900 Bewertungen. Das heißt, das ist also auch verlässlich. Ja, und ich würde dem auch über 3 geben. Ja, was also zitrusartig, refreshing, Weizenbier. Einer schreibt Watery, das finde ich jetzt. Nee, finde ich jetzt nicht. Finde ich gar nicht. Also von daher, mache ich nochmal ein Foto davon hier. Wie gesagt, das ist wieder dieses Etikett mit dem, mit der Fabrik drauf. Also das ist wirklich schön. Und zeitlos. Genau. Also für den Sommer. Ideal. Ideal, würde ich schon sagen. Also gerade für so eine laue Sommernacht wie heute ja. Kann man sich da super auf die Terrasse sitzen und genau. Auch 2 trinken, ohne dass man ein schlechtes Gewissen wegen zu viel Alkohol hat. Mhm. Genau, ja, das sind das Gute. Da es eben so wenig, praktisch gar kein Alkohol enthält, kann man das gut trinken. Mhm. Sehr schön. Mhm. Ja. Ja, dann haben wir also festgestellt, viele von diesen Bieren sind tatsächlich aromatisiert, ja. Aber klammheimlich, denn wir haben ja nochmal 6 Biere, wo direkt schon mit dem Aroma geworben wird. Ja. Wo man von vornherein sagt, hier, das sind aromatisierte Biere. Und bei diesen war ich der Meinung, dass sie nicht aromatisiert sind, aber im Kleingedruckten haben wir jetzt festgestellt, dass da auch genau. Aromen dran sind. Und ja, überraschend. Die Frage ist: Ist es schlimm für mich? Nö. Nö. Ist es das deutsche, also das deutsche Bierbraugebot ist damit ja verletzt, aber wenn man jetzt davon denkt, es ist ja kein deutsches Produkt, wenn man jetzt überlegt, okay, ist es für diese Geschmackskategorie oder für diese Kategorie Bier in Ordnung, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist gut trinkbar. Also man muss das jetzt nicht so total beschränkt sehen und sagen, das ist alles, sollte man nicht trinken. Nee, ich finde, das kann man machen. Mhm. Ja, ist halt dann, man muss halt wissen, was es ist. Deshalb finde ich das eigentlich besser, dass bei den anderen Bieren damit auch direkt schon geworben wird mit dem Aroma. Ja. Und hier das Aroma so ein bisschen heimlich dazu kommt. Da kauft man das so ein bisschen wie die Katze im Sack, denn niemand liest das Kleingedruckte und stellt dann fest, ah, da sind jetzt Calamondin-Orangen drin oder sind ja auch immer nur Extrakte. Und hier eben bei dem anderen, da sind da irgendwelche Cola-Nuss-Extrakte drin. Mhm. Also das ist dann so ein bisschen. Die Frage ist halt, wie viel. Überraschend. Wie viel muss drin sein, dass man es deklarieren muss? Na, es ist ja deklariert. Mhm. Also das andere ist ja Werbung, was da draufsteht. Ja, ja. Und da gibt es eben diese anderen Biere, die, über die wir dann noch sprechen werden, die dann tatsächlich offenbar, wo die Aromatisierung auch im Vordergrund steht. Mhm. Wo man gleich schon vorne dann die entsprechenden Früchte drauf gemalt hat. Als Biermischgetränk sozusagen. Als Biermischgetränk, genau. Und hier ist halt die Aromatisierung so ein bisschen der Nebeneffekt. Mhm. Ja. Aber ist schon auffällig, dass das mehrfach passiert ist. Ja, ja, das definitiv, ja. Ja, auf jeden Fall sind das alles Sommergetränke. Biere, ja. Welches würdest du jetzt sagen, okay, das würde ich jetzt direkt weiter trinken wollen, was dir am besten geschmeckt? Also das mit dem leichten Cola-Geschmack, also das Schwarzbier, fand ich sehr lecker. Und dann, da muss ich jetzt nochmal gucken. Da hattest du ja einen Favorit und ich. Ich hatte das als erstes, weil wir das als erstes getrunken haben. Ja. Und du hast das hier. Nee, warte mal. Doch, das hast du. Ja, genau. Das mit dem Bismarckton drauf. Genau. Das fand ich auch sehr lecker. Ich probiere jetzt nochmal im Vergleich. Was nochmal? Ja. Und ich auch mal. Du hast das aber hier so zugemacht. Oh, doch. Dass man es mit dem einen Finger aufmachen kann. Ja. So, ich guck mal. So, das APA. Genau, ich trinke jetzt mal das Niskier. Von der Hohen Eule. Das hat einen längsten Nachgeschmack, würde ich sagen. Das Niskier. Ja, aber ich finde dieses, das Sauvier, das Eulenbier, auch gut. Jetzt gucke ich nochmal. Ah, da ist nur der Aromahopfen drin. Das ist schon. Also, die haben das wirklich hinbekommen, mit dem Aromahopfen diesen besonderen Geschmack hinzubekommen. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Aber im Nachgang ist das hier besser. Also, ich mache jetzt mal einen Cross-Vergleich. Mal deine nochmal, deine APA nochmal probieren. Bist du sicher, dass das das war? Das war doch das allererste, was wir getrunken haben. Ja, ja. Das war ja auch ach so. Die zwei dunklen, also die zwei gefilterten. Ja, das hat auf jeden Fall den längsten Nachgeschmack. Das Niskier. Ja. Ja, stimmt, das ist ein bisschen nachhaltiger, aber es ist eben auch bitter. Ja, ja. Und das zweite ist weniger bitter, deshalb finde ich das besser. Mhm. Also ich bin für das Eulenbier. So, und dann würde ich aber auch Fortuna, vielleicht kannst du das auch nochmal, ja, das klar. Dunkel, das, nee, das, das, das, das Schwarzbier? Schwarzbier, genau, mit dem leichten Coca-Geschmack oder Coca-Cola-Geschmack, danke. Ja, das ist schon schön. Ja, das schmeckt auch wirklich gut. Ja, das schmeckt wirklich gut. Das schmeckt also wirklich, wirklich gut. Das hat eben auch so eine gewisse Komplexität. Ja. Ja. Also, war jetzt keins dabei, was mir heute gar nicht geschmeckt hat, muss man mal so sagen. Mhm. Alles sehr sommerlich und sehr, sehr fruchtig. Klar, die IPAs waren schon auch untereinander schon sehr auch unterschiedlich, mhm. obwohl es die gleiche Kategorie war. Ja. das Weißbier und das Schwarzbier, muss ich sagen, das sticht auch raus. Also man kann es das erkennen, dass es auch wirklich eine andere Kategorie des Bieres ist. Mhm. Also ich bin doch also positiv überrascht, was da noch so an Vielfalt noch in diesen Bieren steckt. Ja, ja, das muss ich auch sagen. Also es ist tatsächlich nochmal ganz besonders. Und ja, also ich glaube, bei solchen Bieren kann der alkoholfreie Trend weitergehen. Also man merkt ja, dass der Absatz da hoch ist und da kannst du dich mit so einem Bier hinsetzen und trinken und musst dich nicht irgendwie doof fühlen, dass du jetzt irgendein Getränk zweiter Klasse hast, weil du jetzt kein echtes Bier trinken kannst. Die finde ich schon durchweg wirklich gut. Ja, vor allen Dingen, du kannst dann auch noch ein zweites trinken oder ein drittes. Das wäre dann auch egal. Genau, genau. Ja? Und das ist schon noch gut, wenn es schmeckt. Gut, natürlich, du hast jetzt keine Warnung ausgesprochen am Anfang. Die enthalten natürlich dann doch auch viel Zucker und so, also muss man schon aufpassen. Genau, Zucker und auch ein geringer Teil von Alkohol, völlig klar. Ist jetzt kein Mineralwasser, was wir hier trinken, aber ja, man kann es schon, ich glaube, schon die bessere Alternative zum Anführungszeichen normalen Bier. Ja. Also daher, ja, finde ich es gut. Ja. Kann man also durchaus empfehlen. Ja. Genau. Dann sind wir durch. Ja, denke ich auch. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mit-Podcast-Macher. Ja, wir können ja dann die anderen Biere direkt nachschieben. Können wir machen, genau. Wir wollen ja jetzt nächste Woche nochmal Podcast. Genau, richtig. Dann ja, machen wir mal die Radler sozusagen, die wir dann nächste Woche probieren. Das sind, glaube ich, auch ein paar spannende dabei. Ja. Okay. Super. Dann lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.